ist. Also wie die das Ende machen. Wie der letzte Ton ist, das weiß ich gar nicht. Dann sing mal so, wie du es... Nein. Rakete. Also, du hattest doch eben eine Idee. Nee, aber die singen das richtig tief. Und singen mindestens so laut wie Nine. Und dann denke ich, da könnte dann so ein Solo das übernehmen und dann noch einen ganz hohen Ton machen. Und das ist dann das Ende. Also noch ein Ton. Soll ich nochmal das Ende spielen? Ja. Gut. Also, nee, ich kann das nicht richtig sagen. Herr Martin, ich verstehe das nicht. Ich würde von dem Ton noch irgendwie also ein Solo spielen und einfach einen hohen Ton noch machen. Weil wenn alle einfach so mit einer Pause aufhören, dann klingt es irgendwie besser, wenn da irgendwie die Oboe oder die Geige dann noch eine Bindung zu einem hohen Ton machen. Und hast du auch eine Idee für die Bindung? Na, einfach halt den Ton, die alle spielen. Was ist das? Irgendwie so oder so? C-Moll. So. Ah. Nee, war das so? Ja, ja. So. Ungefähr. Mhm. Also ist noch jemand, der ein Solo spielt. Oh,